Erster Gott sagte zu Mose, ich schicke noch eine Plage über Ägypten. Danach lässt der Pharao euch gehen. Er wird euch sogar aus dem Land treiben. Zweiter sagt dem Volk Israel, jeder Mann und jede Frau soll die Nachbarn fragen. Sie sollen nach Sachen aus Silber und Gold fragen. Dritter Gott machte die Ägypter freundlich zu den Israeliten. Auch die Diener des Pharao hatten großen Respekt vor Mose. Vierter Mose sagte, Gott spricht so, um Mitternacht gehe ich durch ganz Ägypten. Fünfter dann stirbt jeder erste Sohn in Ägypten. Das gilt für den Sohn vom Pharao und für den Sohn der Sklavin. Auch die ersten Tiere sterben. Sechster in ganz Ägypten wird man laut weinen. So einen großen Schmerz gab es noch nie. Es wird ihn auch nie wieder geben. Siebter aber den Israeliten passiert nichts. Sogar die Hunde bleiben ruhig. So erkennt ihr, Gott macht einen Unterschied zwischen Ägypten und Israel. Achter dann kommen deine Diener zu mir. Sie knien vor mir und sagen, geh weg mit deinem Volk. Danach werde ich gehen. Mose verließ den Pharao sehr wütend. Neunter Gott sagte zu Mose, der Pharao hört nicht auf euch. So kann ich viele Wunder in Ägypten tun. Zehnter Mose und Aaron taten alle diese Wunder vor dem Pharao. Aber Gott machte das Herz vom Pharao hart. Er ließ die Israeliten nicht gehen.